Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 833 an Schiller. Ich sage heute nur wenig, indem ich die Beilage schicke, die Ihnen gewiss Freude machen wird, wenn Sie das Gedicht nicht schon kennen. Nur schade, dass schon Jones und nun auch Dahlberg, siehe Pagina 15, die sogenannten anstößigen Stellen unterdrückt haben. Dadurch erhält das Stück einen lüsternen Charakter, da es im Original gewiss einen genussvollen ausdrückt. Mir waren äußerst merkwürdig die mannigfaltigen Motive, durch die ein einfacher Gegenstand sich zu einem unendlichen erweitert. Die Hauptprobe von Turandot wird wohl Donnerstag sein. Schreiben Sie mir, ob Sie ohne mein Zutun glauben, fertig zu werden, so käme ich erst Freitag früh. Der schreckliche Wust des büttnerischen Nachlasses bedrängt mich um so mehr, als ich gleich räumen soll, um dem neuen Kommandanten Platz zu machen. Ich dachte, die Zimmer zuzuschließen und diesen Wirtzopf methodisch aufzukämmen. Nun muss ich ihn aber rein wegschneiden und sehen, wo ich die Sachen herumstecke und dabei Sorge tragen, dass ich die Verwirrung nicht vermehre. Montagnachmittag wird erst legaliter aufgesiegelt und da habe ich zum Deménagement nur wenig Zeit. Ich muss überhaupt denken, das Haus brenne und da würde das Ausräumen noch etwas konfuser ablaufen. Die Philosophen habe ich noch nicht gesehen. Jener, den 22. Januar 1802. G.